Können Sie nun die Kumpanen von Horst Ischmann, doch sind ein oder zwei oder dreimal geschiedener und verblasst sind die Bilder von früher und auch nach dem ersten und zweiten und dritten Glas Whisky ist nichts mehr drin. Wo sind Sie geblieben? Na wo denn? Ärztlich betäubt. Der Kampf um den Aufstieg ist aus und gewonnen. Es bleibt noch für ein oder zwei oder höchstens drei Wochen der Kampf ums Gewicht. Man strickt so am Strumpf seiner Kunstfertigkeit in die Masche, eins links und zwei rechts und drei halb und halb. Wo sind Sie geblieben? Na wer denn? Die Maschen. Die Kinder nennen sie Fach und Konsum überhaupt Idioten und sie geben ihnen lachend ein und auch zwei und auch dreifach recht. Man macht noch mal auch nur bloß so aus Gewohnheit, genau wie die erste, die zweite, die dritte, asthmatisch, die Sexwelle mit. Wo ist er geblieben? Na wer denn? Abgeschlafft. Da können Sie nun die Kumpanen von Horst Ischmantow noch ein oder zwei oder höchstens drei Jahrzehnt. Die Pappkameraden der deutschen Geschichte zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal ganz schön verarscht. Wo sind Sie geblieben? Na wer denn?